Erster danach sprach der Herr der Heerscharen zu mir, zweiter so spricht der Herr der Heerscharen, ich liebe Zion sehr und bin sehr zornig für es. Dritter so spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück und werde in Jerusalem wohnen. Dann wird Jerusalem die treue Stadt genannt werden und der Berg des Herrn der Heerscharen der heilige Berg. Vierter so spricht der Herr der Heerscharen, alte Männer und Frauen werden wieder auf den Plätzen Jerusalems sitzen, jeder mit einem Stock in der Hand, weil sie sehr alt sind. Fünfter die Plätze der Stadt werden auch voller Jungen und Mädchen sein, die dort spielen. Sechster so spricht der Herr der Heerscharen, auch wenn es für die Überlebenden dieses Volkes in jenen Tagen unmöglich erscheint, ist es für mich nicht unmöglich. Siebter so spricht der Herr der Heerscharen, ich werde mein Volk aus den Ländern im Osten und im Westen retten. Achter ich werde sie zurückbringen, damit sie in Jerusalem wohnen können. Dann werden sie mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, und das wird für immer wahr sein. Neunter so spricht der Herr der Heerscharen, seid stark und arbeitet fleißig, ihr, die ihr jetzt die Worte der Propheten hört. Diese Propheten sprachen, als der Grund für den Wiederaufbau des Tempels des Herrn der Heerscharen gelegt wurde. Zehnter denn vor dieser Zeit gab es keinen Lohn für die Arbeit der Menschen und keinen Ertrag von der Arbeit der Tiere. Niemand war sicher vor Feinden, wenn er unterwegs war, und ich ließ die Menschen gegeneinander kämpfen. Elfter aber jetzt werde ich anders mit den Überlebenden dieses Volkes umgehen als früher, sagt der Herr der Heerscharen. Zwölfter denn ihre Saat wird sicher sein. Die Weinstöcke werden Früchte tragen und die Erde wird Ertrag bringen. Der Himmel wird Tau geben, und ich werde dafür sorgen, dass die Überlebenden dieses Volkes all das bekommen. Dreizehnter ihr, die Leute von Juda und Israel, wart ein Fluch unter den Völkern. Aber ich werde euch retten, damit ihr ein Segen werdet. Habt Mut und arbeitet fleißig. Vierzehnter denn so spricht der Herr der Heerscharen, als eure Väter mich wütend machten, habe ich beschlossen, ihnen Unglück zu bringen, und ich habe meine Meinung nicht geändert. Fünfzehnter genauso habe ich jetzt beschlossen, Jerusalem und den Leuten von Juda Gutes zu tun. Habt Mut. Sechzehnter das ist es, was ihr tun sollt, sagt einander die Wahrheit und urteilt an euren Stadttoren gerecht und richtig. Siebzehnter denkt nicht Böses übereinander und schwört nicht falsch. Denn der Herr sagt, ich hasse all das. Achtzehnte. Und das Wort des Herrn der Heerscharen kam wieder zu mir, 19. So spricht der Herr der Heerscharen, die Fastentage im 4., 5., 7. und 10. Monat werden für die Leute von Juda zu Tagen der Freude und des Jubels, zu fröhlichen Festen. Aber liebt die Wahrheit und den Frieden. 20. So spricht der Herr der Heerscharen, es wird die Zeit kommen, dass viele Völker und die Bewohner vieler Städte nach Jerusalem kommen werden. 21. Die Bewohner dieser Städte werden zueinander gehen und sagen, lasst uns gehen, um den Herrn zu bitten und den Herrn der Heerscharen zu suchen. Auch ich will gehen. 22. Viele Völker und Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und ihn um Gnade zu bitten. 23. So spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen wird es passieren, dass 10 Männer aus verschiedenen Völkern und Sprachen einen Juden am Rock festhalten und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.